Ich dachte gerade, seit Monaten tun wir so, als ob wir Feinde wären. Als ob wir uns beweisen wollten, dass der einzige Grund unseres Zusammenbleibens die Überzeugung ist, dass wir uns trennen müssten. Das kann schon sein. Die Art und Weise, wie wir leben, ist der beste Beweis für deine These. Du bist so oft weg. Meine Arbeit. Das musst du respektieren. Es tut mir leid, Felix. Ich habe nämlich Angst. Ruth umarmte ihren Mann und Felix' Herz machte einen Satz. Er wollte sie fragen, weißt du etwas, verstehst du, was vor sich geht? Ich liebe dich, Ruth. Das musst du wissen. Ich bin nicht so intelligent wie Sarah. Und nicht so gut aussehend wie Mary. Sarah hast du auf ein Podest gestellt. Mit Mary bist du ins Bett gegangen. Du brauchst eine Frau wie mich, die deine praktischen Probleme löst. Dann kannst du nach Herzenslust ein und dieselbe Frau lieben und bumsen. Eine Frau. Mich. Ich habe mir den ganzen Tag Erklärungen über mich anhören müssen, die sich auf jemanden beziehen, den ich nicht kenne.